Kundgabe 3513. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1945. Letzte Phase vor dem Ende. Die Menschheit ist nun in eine Entwicklungsphase eingetreten, die überaus bedeutsam ist, weil sie dem letzten Ende vorangeht, laut Gottes Bestimmung von Ewigkeit. Völlige geistige Blindheit kennzeichnet die letzte Zeit vor dem Ende. Die Menschen sind in vollster Unkenntnis über ihren Erdenlebenszweck und ihre Aufgabe. Sie pflegen keinerlei geistige Verbindung. Sie stehen Gott fern durch ihre Lieblosigkeit und ihr völlig verkehrtes Denken. Ihre Sorge gilt der Welt, der Erreichung irdischer Güter. Und das geistige Leben wird gänzlich außer Acht gelassen. Es ist also keine Zeit der Aufwärtsentwicklung, sondern es ist ein Stillstand eingetreten, der sich wandelt zur Rückentwicklung des Geistigen, das in dieser letzten Zeit als Mensch verkörpert auf Erden weilt. Es ist gewissermaßen die Erde als Entwicklungsstation des Geistigen hinfällig geworden, und es ist dies ein Zustand, der keine lange Dauer haben kann, weil nach Gottes ewiger Liebe und Weisheit nur eine ständige Fortentwicklung stattfinden soll und er daher wieder neue Möglichkeiten schafft, die diese Fortentwicklung gewährleisten. Es ist eine Zeit größter geistiger Blindheit, die auch schwerlich behoben werden kann, weil sich der Wille des Menschen selbst wehrt, so im Licht gebracht wird. Denn in der Finsternis, in der sie weilen, blitzen Irrlichter auf, denen die Menschen zustreben. Es ist die Welt mit ihrem Glanz, den sie ersehnen und die ihr Denken voll und ganz gefangen hält. Am geistigen Stillstand, am Rückgang jeglicher geistiger Entwicklung werden die Menschen erkennen, wie nahe das Ende ist, sofern sie Gott verbunden sind und mit geistigem Auge das Weltgeschehen beachten. Sie werden wissen, dass das Kommen des Herrn nicht mehr weit ist. Doch eine harte Kampfzeit müssen sie bestehen zuvor, denn es gilt, eine Scheidung der Geister zu erzielen. Es muss sich der Weizen, sondern von der Spreu. Es muss, wer sich noch nicht restlos entschieden hat, sich klar werden, wohin sein Wille strebt. Es muss der letzte Kampf ausgefochten werden, der überaus hart sein wird. Doch als Sieger werden hervorgehen, die Gott im Herzen tragen. Denn ihnen ist Gott ständig nahe. Er führet sie selbst durch diesen Kampf. Es sind nur wenige Menschen, doch diese stehen im Licht. Sie sind wissend und schöpfen aus dem Wissen auch die Kraft zum letzten Widerstand gegen den Feind ihrer Seelen. Und also kämpfet das Licht gegen die Finsternis. Wenn dieser Kampf offen stattfinden wird, dann ist das Kommen des Herrn täglich zu erwarten. Denn die Not wird groß sein für die Gottgetreuen. Und in der größten Not wird er als Retter erscheinen und sie heimholen in sein Reich. Und die Erde in ihrer jetzigen Gestaltung hat ihre Bestimmung erfüllt. Sie wird durch Gottes Willen in ihrer Außenform zerstört und völlig gewandelt, um wieder als Bildungsstation des Geistigen in Funktion treten zu können, nach Gottes weisheitsvollem Plan. Es stehen die Menschen der Jetztzeit schon in dieser letzten Entwicklungsphase, und also ist das Ende nicht mehr weit. Doch Gottes unendliche Liebe und Geduld verzeiht noch immer. Er gibt den Menschen noch jede erdenkliche Möglichkeit, aus der Finsternis in den Lichtschein seiner Liebe zu treten. Doch das Ende kommt unweigerlich, denn die Menschen achten seiner Liebe und Fürsorge nicht, denn sie sind Gott ferner denn je. Doch wer sich ihm anschließet, der kann ohne Sorge das Ende erwarten. Er wird nicht untergehen, denn seine Seele behütet Gott. Und auch für seinen leiblichen Körper übernimmt er die Fürsorge, wie es seiner Seele zum Besten dient. Amen.